ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Muss immer zappeln. Ich werd das Ende nie sehen. Ich bin nervös. Du kannst mich halbwegs verstehen. Wenn ich wieder zu schnell neben dir geh. Du nimmst mich so wie ich bin. Und kiss mir zu berühren einen Kind. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Muss ständig rauchen. Will endlich weitergehen. Ich bin nervös. Sei endlich still. Sei endlich still. Und reiß dich zusammen. Sei endlich still. Du kannst mich halbwegs verstehen. Wenn ich wieder zu schnell neben dir geh. Du nimmst mich an die Hand und sagst, ist ja gut, jetzt mach mal halb lang. Und ich bin nervös.